Der Heilige Geist hat gerade in der Pause noch zu mir gesprochen und hat mir gesagt, und das soll ich dir weiter sagen, was wirklich das Ergebnis von göttlichem Glauben in deinem Leben ist, beziehungsweise was der Kern von göttlichem Glauben ist. Und das ist, glaube ich, wirklich ein guter Satz. Ich habe gerade ein bisschen drüber nachgesonnen. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Satz. Er hat gesagt, göttlicher Glaube, wahrheitsgemäßer Glaube, Glaube, der auf dem Wort Gottes basiert, wirklich göttlicher Glaube, macht dich immer in jeder Hinsicht unabhängig. Sag mal unabhängig. Göttlicher Glaube macht dich in jeder Hinsicht unabhängig. Damit ist jetzt nicht gemeint unabhängig in dem Sinn so, ich brauche keine Gemeinde mehr und ich brauche niemanden mehr, der mich leitet und ich brauche keine Lehrer mehr und so weiter und so fort. Davon spreche ich nicht. Aber du wirst unabhängig von Umständen zum Beispiel. Du wirst unabhängig von deinem Gefühl. Du wirst unabhängig von anderen Menschen. Du wirst unabhängig, und zwar von anderen Menschen in Bezug auf Glauben, verstehst du? Das heißt nicht, dass wir nicht einander brauchen im Leib Christi, so dass jeder nur noch, okay, ich habe meinen Glauben und jetzt ziehe ich voll durch und was ihr da so seht und so, ist mir egal. Dafür haben wir ja Gemeinde. Gemeinde ist ja dafür da, dass wir alle das Gleiche glauben. Deswegen treffen wir uns ja. Das sollte das Ziel sein, weil dann stärken wir uns gegenseitig. Ne? Aber du wirst unabhängig von dem, was Menschen sagen. Du wirst auch unabhängig von Erfahrungen. Du wirst unabhängig. Das heißt, göttlicher Glaube beendet die Achterbahnfahrt in deinem Leben. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Weil göttlicher Glaube hat eine feste Grundlage, die immer gilt, unabhängig, hier hast du wieder das Wort, unabhängig von den Umständen, unabhängig von dem, was Menschen sagen, unabhängig von deinem Gefühl, unabhängig sogar von dem, was der Teufel tut. Göttlicher Glaube macht dich unabhängig vom Teufel. Du bist einfach antizyklisch mit dem Teufel. Der Teufel macht irgendwas und setzt die Leute in Furcht und Schrecken. Das ist die Zeit, wo du die größte Freude hast. Okay? Wo du am meisten die Herrlichkeit Gottes genießt. Der Teufel tut irgendwas, um dich einzuschüchtern. Das ist die Zeit, wo du am kühnsten bist. Das ist göttlicher Glaube. Göttlicher Glaube macht dich vollkommen unabhängig, selbst vom stärksten Geist in der unsichtbaren Welt, der nicht Jesus Christus heißt. Amen, weil das ist der wirklich stärkste Geist. Aber göttlicher Glaube macht dich unabhängig von jedem anderen Geist. Du wirst nicht mehr geleitet von Geistern, sondern du wirst geleitet vom Heiligen Geist. Nicht mehr geleitet werden von Geistern heißt, du wirst auch nicht mehr geleitet von der Angst. Göttlicher Glaube weigert sich, etwas aus Angst zu tun. Alles, was du aus Angst tust, ist nicht göttlicher Glaube, niemals. Alles, was du aus Angst tust, ist niemals die Leitung des Heiligen Geistes. Ja, dann habe ich mich gefürchtet und dann bin ich da hingegangen und das war der Heilige Geist. Oder da hatte ich ein schlechtes Gefühl in der Gemeinde, deswegen habe ich die Gemeinde verlassen. Jemand war nicht nett zu mir und dann habe ich die Gemeinde verlassen. Jemand hat mich eingeschüchtert und hat gesagt, ich mag dich nicht. Dann habe ich aufgegeben. Ist das göttlicher Glaube? Nein. Göttlicher Glaube macht dich immer 100% unabhängig. Machen wir es konkret jetzt in der zweiten Stunde. Ich habe gesagt, wir machen es konkret. Beispiel. Beispiel. Dein Körper sagt, ich habe Schmerzen. Okay? Also das Gefühl. Sagt, ich habe Schmerzen. Ja? Sinneserkenntnis Glaube, also seelischer Glaube, oder sagen wir Sinneserkenntnis Glaube, sagen wir so. Sinneserkenntnis Glaube sagt, ja, oder seelischer Glaube sagt, ich bin dann geheilt, wenn mein Gefühl mir sagt, dass ich geheilt bin. Stimmt? Viele Menschen, die zum Beispiel zu so einem Heilungsgottesdienst kommen, sind absolut immer noch im Sinneserkenntnisglauben unterwegs. Sie bezeugen, dass sie geheilt sind, in dem Moment, wo sie fühlen, dass sie geheilt sind. Und warum fühlen sie, dass sie geheilt sind? Ganz einfach, weil eine Gabe des Heiligen Geistes oder einfach die Substanz der Herrlichkeit ihren Körper berührt hat und dann ist der Schmerz weg, weil da eine Kraft dahinter ist. Was aber sollte deine Grundlage als ein reifer Jünger Jesu Christi sein, warum du glaubst, dass du geheilt bist? Sollte es sein, weil du gefühlt hast, dass der Schmerz dich verlassen hat? Sollte das die Basis sein? Sollte die Gabe des Heiligen Geistes, die dir gedient hat, die Basis sein, dass du glaubst, dass du geheilt bist, dass du sagen kannst, dass du dich drauf bauen kannst? Ja, am letzten Sonntag aber, da ist der Schmerz weggegangen im Heilungsgottesdienst und deswegen weiß ich, dass ich geheilt bin. Ich sagte, das hilft über eine gewisse Zeit. Aber wenn der letzte Sonntag relativ lang her ist, und es nicht mehr der letzte Sonntag ist, sondern schon 2 Monate her ist, dann kommt der Teufel und gibt dir ein kleines Symptömchen. Und dann sagst du, ja, irgendwie fühle ich den Schmerz wieder. Ich weiß ja, vor 2 Monaten, mei, das ist schon so lang her. Ja, da war er irgendwie weg, aber jetzt ist er irgendwie wieder da. Vielleicht bin ich doch nicht wirklich geheilt worden. Das heißt Sinneserkenntnisglaube. Du bist abhängig von deiner Erfahrung. Weißt du, egal was du fühlst, egal welche Gabe auf dich einwirkt oder nicht einwirkt, egal wie stark die Herrlichkeit ist, die auf dich einwirkt und bewirkt, dass der Schmerz weg ist, deine Grundlage als ein reifer Sohn Gottes, der göttliche Glaube, sollte immer der, und muss immer der Glaube an das Wort Gottes sein. Das heißt, warum bist du geheilt? Weil das Wort Gottes sagt, dass du durch seine Striemen geheilt bist. Weil das Evangelium sagt, dass Heilung im Erlösungswerk von Jesus mit inbegriffen ist. Weil das Evangelium sagt, vor 2000 Jahren wurden meine Schmerzen und meine Krankheiten getragen. Matthäus 8,17, er selbst nahm meine körperlichen Schwachheiten weg und er trug meine Krankheiten fort. Da hast du eine feste Grundlage. Also die ist unabhängig von irgendeinem Gefühl. Die ist unabhängig von irgendeinem Gottesdienst. Und ich sage nicht, dass es verkehrt ist, geheilt zu werden in einem Heilungsgottesdienst. Verstehe mich nicht falsch. Wir haben jetzt am Wochenende haben wir Heilungsräume, haben wir Heilungsgottesdienst und viele Leute werden geheilt werden. Aber ich sage dir eins, jeder Einzelne von ihnen muss weitergeführt werden. Muss weitergehen in seinem Glauben, muss diesen göttlichen Glauben entwickeln, um stehen zu können. Weil wenn ein Symptom kommt und dir und wieder an deine Tür klopft, dann ist ja wichtig, dass du weißt, auf welcher Grundlage du eigentlich geheilt bist. Und ich sag dir, jede Gabe des Heiligen Geistes, jede Gabe, jede Manifestation der Herrlichkeit oder der Kraft Gottes hat immer nur eine Grundlage, nämlich das Wort Gottes. Wenn es diese Grundlage nicht hat, braucht man es nicht machen, verstehst du? Sonst hast du eine falsche Basis, sonst bist du am Ende abhängig von der Gabe. Dann sagst du, ja, das war so schön bei dir im Heilungsgottesdienst, alle Schmerzen sind weggegangen. Und dann sage ich, ja, und jetzt? Ja, jetzt ist 4 Wochen später, jetzt sind sie wieder da, bitte bete wieder für mich. Und dann bete ich wieder und dann gehen die Schmerzen wieder weg. Und das machst du 2-3 Mal, aber irgendwann mal ist der Glaube der Person so weit unten, weil sie sagt, ja, 3 Mal habe ich für mich beten lassen, jedes Mal ist kurz weggegangen, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, 1 Woche, aber dann ist es wiedergekommen. Und irgendwann mal glauben sie nicht mehr an die Gabe. Amen. Logischerweise, weil sie die falsche Grundlage haben, weil die Gabe gar nicht die Grundlage ist. Verstehst du, nirgendwo im Wort Gottes steht, du bist geheilt durch die Gabe der Heilung. Sondern im Wort Gottes steht, du bist geheilt durch die Striemen Jesu. Und die sind objektiv, die sind vor 2000 Jahren passiert, die haben sich manifestiert. Das von Ewigkeit her geschlachtete Lamm ist für dich geschlachtet, objektiv. Verstehst du? Vollkommen egal, was irgendjemand fühlt oder was du selber fühlst oder was gerade im Raum ist oder wie gerade die Atmosphäre ist oder sonst irgendwas. Das ist die objektive Wahrheit. Dein Schmerz mag eine Tatsache sein. Deine Krankheit, die der Arzt diagnostiziert hat, mag eine Tatsache sein. Aber weißt du, Wahrheit steht über Tatsachen. Amen. Wahrheit ist stärker als Tatsachen. Wenn du deinen Glauben auf Tatsachen basierst, hast du einen schwachen Glauben. Heute hast du die Tatsache, ich bin schmerzfrei. Morgen hast du die Tatsache, ich habe einen Schmerz. Ändert sich deswegen was an der Wahrheit? Nein, nur die Tatsachen haben sich geändert. Aber die Wahrheit ist stärker. Wenn du der Wahrheit glaubst, sagt Jesus, wird dich die Wahrheit frei machen. Das heißt, anstatt von einer Heilung zur nächsten Heilung zu gehen, wird das Ergebnis in deinem Leben mehr und mehr göttliche Gesundheit sein. Weil du, egal was du fühlst, egal was du spürst, egal was du siehst, egal was der Arzt sagt, wirst du auf diesem Wort stehen. Und das ist objektiv. Nirgends steht, du bist geheilt, weil du dich geheilt fühlst. Sondern du bist geheilt durch die Striemen Jesu, die fühlst du aber nicht. Die wurden Jesus vor 2000 Jahren zugefügt, aber es ist schon vorbei. Er ist auferstanden und die Auferstehungskraft ist jetzt in dir. Das heißt, die Wahrheit ist, es ist schon vollbracht für dich. Die Wahrheit ist, im geistlichen Raum, auf dieser Ebene, ist göttliche Gesundheit schon da. Auf dieser seelischen Ebene hängt es ab von deinem Gefühl. Auf dieser nur geistlichen Ebene hängt es vielleicht davon ab, wie gerade die geistliche Konstellation ist. Ob gerade die Dämonen stärker sind oder die Engel stärker sind. Aber ich sage dir, davon hängt es auch nicht ab. Weil es gibt eine Ebene, die ist drüber und das ist das Wort Gottes, das ist Gott selber. Das ist der Glaube, wie die Schrift sagt. Halleluja. Glaube, wie die Schrift sagt. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Halleluja. Ja, hilf mir, das zu glauben. Was ist das? Unglauben. Was solltest du stattdessen beten? Du sagst einfach, ich bekenne, dass ich glaube, dass ich durch seine Wunden geheilt bin. Ich bekenne Glauben, anstatt um Glauben zu beten. Ich glaube, dass ich durch seine Wunden geheilt bin. Deine Seele sagt dir, du Lügner! Du glaubst es doch gar nicht wirklich, du bekennst es nur, dass du es glaubst. Jetzt kommen die Tricks des Teufels, weißt du? Die sagen dir dann, du bekennst ja nur, dass du glaubst, dass du geheilt bist, aber du glaubst es gar nicht wirklich. Was ist jetzt die Wahrheit? Jetzt wird es tricky. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, ich habe es vorher gelernt, der erste Stunde, die Wahrheit ist, der Glaube Gottes lebt in dir. Wo lebt er? In deinem Geist. Ob du glaubst oder nicht glaubst, hängt also auch nicht von deinem Gefühl ab. Ich fühle mich gläubig. Wer fühlt sich schon immer gläubig? Ehrlich. Verstehst? Der Glaube ist nicht abhängig von deinem Gefühl, sondern der Glaube ist abhängig von der Wahrheit. Das heißt, wenn die Wahrheit sagt, du hast den Glauben Gottes in dir, dann kannst du Glauben bekennen und es ist die Wahrheit. Was ist die Lüge? Die Lüge ist der Unglaube. Die Lüge ist der Unglaube. Die Lüge ist, die dir sagt, du glaubst es gar nicht wirklich, du bekennst es nur, du plapperst nur, du machst nur Worte. Beschwert sich die Seele. Sag, es ist die Lüge, weil der Unglaube ist die Lüge. Wenn du ein Christ bist, bist du ein Gläubiger. Und damit wohnt der Glaube Gottes in dir. Das ist die Wahrheit. Sag mal, ich bin ein Gläubiger. Die Wahrheit ist die Realität des Glaubens. Bekenn nie wieder Unglauben. Nur weil du Unglauben fühlst. Sag, ich glaube, dass ich durch die Wunden Jesu geheilt bin. Vielleicht fühlst du es momentan noch nicht. Vielleicht fühlst du nicht, dass du geheilt bist. Vielleicht fühlst du nicht mal, dass du es glaubst, dass du geheilt bist. Vollkommen egal, was ist die Wahrheit? Der Glaube Gottes in dir und das Wort Gottes, das sagt, dass du durch seine Wunden geheilt bist. Halleluja. Und das bekennst du. Und je mehr du es bekennst, was passiert? Das Wort Gottes wirkt auf deinen Geist ein, hier, auf deinen Geist und erzeugt diesen göttlichen, oder nicht erzeugt, ist falsch, das ist ja schon drin, aber gibt diesem göttlichen Glauben Nahrung, so sage ich mal. Und dann passiert etwas, was in Apostelgeschichte 6, 7 steht, nämlich das Wort Gottes, die Wahrheit, gewinnt die Oberhand in dir. Sie gewinnt die Oberhand durch dein Geist, durch dein Innerstes, gewinnt sie mehr und mehr die Oberhand über deine Seele, zuerst über deine Seele. Und plötzlich kannst du sagen, ja, jetzt habe ich richtige Gewissheit, ich bin geheilt. Und dann ist schon im Gefühl. Und das ist schon ein guter Punkt, wenn du an dem Punkt bist. Es gewinnt die Oberhand. Wenn du an dem Punkt bist, dann ist es im Körper nicht mehr weit. Amen. Weil es gewinnt die Oberhand vom Geist. Da haben wir wieder dieses Prinzip. Vom Geist über die Seele bis hin zum Körper. Es gewinnt die Oberhand. Der Geist, die Wahrheit, das Wort Gottes gewinnt die Oberhand. Das ist das ganze Ziel des christlichen Lebens von Anfang an. In dem Moment, wo du dich zu Jesus bekehrst, wo du Jesus aufnimmst, wo du Jesus empfängst, hast du alles in deinem Geist, was Gott hat. Alles. 100%. Gott wohnt in dir mit seiner ganzen Fülle. Unbegrenzte Möglichkeiten, unbegrenzte Fähigkeiten. Die ganze Realität des Evangeliums, und da ist ja Heilung nur ein Teil, durch seine Wunden sind wir geheilt. Die ganze Realität des Evangeliums wohnt in deinem Geist. Jetzt muss es nur noch die Oberhand gewinnen. Halleluja. Und wie gewinnst du die Oberhand? Durch das Wort Gottes. Indem dieser Glaube ernährt wird. Gewinnt er die Oberhand. Er gewinnt die Oberhand und er erweist sich mächtig, heißt es so schön. Halleluja. Anderes Beispiel. Finanzen. Beispiel Finanzen. Sinneserkenntnis sagt, ich glaube dann, dass Gott mich versorgt, wenn das Geld da ist. Amen. Ich glaube dann, dass Gott mich gut versorgt, wenn das Geld da ist. Was sagt göttlicher Glaube? Göttlicher Glaube sagt, Philipper 4, Vers 19, mein Gott aber wird all meinen Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ob ich das jetzt momentan so fühle, ob es momentan so aussieht oder wie es momentan so ausschaut, aber das glaube ich, unabhängig von dem, was ich momentan sehe oder fühle. Also was bekennst du? Ich glaube, dass mein Gott all meinen Bedürfnissen begegnet, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Deine Seele sagt, das glaubst du doch gar nicht wirklich. Das glaubst du doch nicht im Ernst. Sagst du, ich werde so lange dir reinschreien, bis du überzeugt bist. Amen. Ich werde so lange dir reinschreien, bis du keinen anderen Gedanken mehr denken kannst. bis du kein anderes Gefühl mehr fühlen kannst. Bis du so durchdrungen bist von dieser Realität. Mein Gott wird all mein Bedürfnis begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen. Halleluja. Oder nehmen wir eine andere Stelle. 2. Korinther 9, Vers 10 bis 11 habe ich mir hier aufgeschrieben. Der aber Samen darreicht, dem Sämann, und Brot zur Speise, da hast du es, der dir es gibt, verstehst du, der dich versorgt, er wird eure Saat, sag mal wird, er wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet, sag mal werdet, ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Halleluja. Es passiert, ich glaube es. 2. Korinther 8, 9. Christus wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Es muss die Oberhand gewinnen. Das Denken der Fülle, das Denken des Überflusses muss die Oberhand gewinnen in dir, anstatt dem Denken des Mangels. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ist es zu viel? Gut. 5. Mose 28, 12 bis 13. Du wirst nur leihen, aber du wirst dir nichts leihen. Du wirst zum Kopf gemacht und nicht zum Schwanz. Halleluja. Du glaubst das, was das Wort sagt. Jeder Bereich deines Lebens, verstehst du, vollkommen egal. Jeder Bereich deines Lebens sucht dir evangeliumsgemäße Aussagen, die dem Evangelium entsprechen. Verstehst du, nicht irgendein Vers. Und Judas ging hin und er hängte sich. Okay, das gibt dir jetzt nicht unbedingt einen Glauben dafür, dass du 120 Jahre alt wirst. Das baut nicht unbedingt den Glauben auf. Da musst du andere Verse nehmen. Sondern nimm dir evangeliumsgemäße Bibelverse, Aussagen und baue dein Glauben für deine Situation darauf. Mach dich unabhängig von den Umständen. Mach dich unabhängig von deiner Situation. Halleluja. Johannes 15, 7 bis 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte ihren Platz in euch gefunden haben, meine Worte ihren Platz in euch gefunden haben. So dürft ihr bitten, was ihr wollt. Das gilt für alle Bereiche. So dürft ihr bitten, was ihr wollt. Im Bereich der Finanzen, so dürft ihr bitten, was ihr wollt. Im persönlichen Bereich, so dürft ihr bitten, was ihr wollt. Im materiellen Bereich, so dürft ihr bitten, was ihr wollt. Im gesundheitlichen Bereich, so dürft ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird von eurem Vater erschaffen werden für euch. Halleluja. Das ist der Hammer. Das heißt, wenn es es jetzt noch nicht gibt, wenn es jetzt noch nicht gibt, dann wird es erschaffen werden. Amen. Das Wort unmöglich gibt es nicht in deinem Wortschatz. Streiche das Wort unmöglich. Melanie hat es vorher gesungen. Grenzenlos. Grenzenlos. Dieser Glaube, weißt du, dieser biblische Glaube ist tatsächlich grenzenlos. Das kannst du auch sagen. Dieser Glaube ist unabhängig und er ist grenzenlos. Die beiden anderen Arten des Glaubens sind beide begrenzt. Der Sinneserkenntnisglaube ist unendlich begrenzt. Aber auch der geistliche Glaube ist sehr begrenzt, nämlich durch die Konstellation in der unsichtbaren Welt. Sehr begrenzt. Aber der göttliche Glaube, der biblische Glaube, der auf dem Wort basiert, ist unbegrenzt. Warum? Weil Gott unbegrenzt ist. Weil es ein göttlicher Glaube ist. Das heißt, alles ist möglich. Alles ist möglich. Die Frage ist nur, worauf basierst du es? Anderes Beispiel. Neulich hat mich jemand gefragt und hat gesagt, ist noch nicht lange bei uns in der Gemeinde, hat mich gefragt, was ist jetzt eigentlich, woher weiß ich jetzt eigentlich, dass ich wirklich errettet bin? Woher weiß ich jetzt eigentlich, dass ich wirklich von Neuem geboren bin? Das ist wieder die entscheidende Frage. Das ist wieder genau das Gleiche. Ich fühle mich so errettet. Oh, der Moment, als ich Jesus Christus in meinem Leben empfangen habe, war einer der glücklichsten Momente meines Lebens. Deswegen weiß ich, dass ich errettet bin. Und es ist super, wenn es einer der glücklichsten Momente deines Lebens war. Aber ich sage dir, auch wenn es nicht einer der glücklichsten Momente deines Lebens war, selbst wenn du gar nichts gefühlt hast, ich meine, der wichtigste Moment deines Lebens war so oder so, als du ihn empfangen hast. Aber die entscheidende Grundlage für deinen Glauben, dass du weißt, dass du errettet bist, was ist das? Das Wort Gottes. Was sagt das Wort Gottes? Das Wort Gottes sagt ganz klar, Römer 10, Vers 9, sagt er, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist und wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus dein Herr ist, dann wirst du errettet werden. Nimmst noch Johannes 1, 12 dazu, aus zwei erzeugen Mund werde jede Sache bestätigt. Johannes 1, 12 nimmst du dazu, so viele ihn aber aufnahmen. Das heißt, die ihn bewusst eingeladen haben, die ihn aufgenommen haben, die gesagt haben, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Steht da, so viele sich aber errettet gefühlt haben, als sie das Gebet gesprochen haben? Steht da, so viele, wie sich jetzt total Gott nahe fühlen in diesem Moment, sind errettet? Die Basis für deine Errettung ist nicht dein Gefühl. Die Basis für deine Errettung ist auch nicht das, was du Gutes getan hast, sowieso schon nicht. Die Basis für deine Errettung ist auch nicht, was du in Zukunft noch Gutes tun wirst. Ganz sicher wirst du viele gute Sachen tun, weil es heißt ja, dass die guten Werke vorbereitet sind, dass wir nur noch in ihnen wandeln brauchen. Aber weißt du, die Basis für deine Errettung ist ja nicht, wie viele gute Sachen habe ich gemacht. Am Ende deines Lebens wird es nicht eine Waagschale geben. Das ist das Bild der Religion. Hier sind die guten Taten und das sind die schlechten Taten. Und dann hoffen wir mal, dass die guten Taten die schlechten überwiegen. Das Problem ist, dass bei allen Menschen ohne Jesus die schlechten Taten so hoffnungslos überwiegen, dass sowieso keine Chance ist. Auch mit Jesus würde selbst die kleinste schlechte Tat schwerer wiegen als alle guten Taten zusammengenommen. Weil nichts kann Sünde auflösen, außer das Opfer des sündlosen Lammes. Das heißt, was ist die Garantie dafür, dass du errettet bist? Jesus Christus, sein Wort. Amen. Wenn du ihn aufgenommen hast, sagt er, dann bist du ein Kind Gottes. Wenn du ihn als Herrn bekennst, dann bist du errettet. Schicki. Ist das schicki oder nicht schicki? Frag mal den Nachbarn, ist das jetzt schicki oder ist das nicht schicki? Weißt du, der Punkt ist ganz einfach. Kannst du so sagen. Jede seelische Antwort, zum Beispiel auf die Frage, bin ich errettet oder bin ich geheilt oder bin ich versorgt? Jede seelische Antwort auf diese Frage wird deinen Geist auf die Dauer nicht zufriedenstellen. Du kannst alle möglich die besten Gefühle haben. Du kannst ständig High-Erlebnisse mit Jesus haben. Ständig, jeden Sonntag im Gottesdienst, jeden Donnerstag im Gottesdienst, mächtig seine Kraft spüren und trotzdem noch zweifeln, ob du erlöst bist und errettet bist. Das ist absolut möglich, wenn dein Glaube nicht auf dem Wort Gottes basiert. Amen. Weil dein Geist wird nur zufriedengestellt durch Geist. Und Jesus sagte, meine Worte sind Geist und sind Leben. Dein Geist wird nicht zufriedengestellt durch Erfahrungen. Dein Geist wird nicht zufriedengestellt durch Gefühle. Sondern dein Geist wird nur zufriedengestellt durch das Wort Gottes. Halleluja. Und deswegen brauchst du diese Sicherheit. Das gibt dir Gewissheit. Weißt du, wenn du das verinnerlicht hast, dann wirst du nie mehr an deiner Errettung zweifeln. Ich glaube, ich habe seit 23 Jahren nicht an meiner Errettung gezweifelt. Ich bin jetzt 27 Jahre gläubig und vielleicht hat es 3-4 Jahre gedauert, bis das Wort Gottes so tief in mir war, dass ich wirklich absolut gar nicht mehr gezweifelt habe, dass ich errettet bin. Beziehungsweise die ersten Jahre hatte ich gar nicht so, ich hatte gar keine Lehre im Wort Gottes, deswegen war ich da sowieso schwammig unterwegs. Aber so nach 3-4 Jahren hatte ich die klare Lehre und dann habe ich mich eines Tages darauf gestellt und habe gesagt, okay, warum glaube ich jetzt, dass ich in den Himmel komme? Glaube ich deswegen, weil ich jetzt den Rest meines Lebens gute Taten tun werde? Da habe ich sofort befürchtet, am Ende werde ich nur schlechte Taten tun. Was mache ich dann? Habe ich Pech gehabt. Nein, das Wort Gottes sagt, schau, so frei machen, das ist das Evangelium. Selbst wenn du den Rest deines Lebens nur schlechte Taten tun wirst, was du nicht tun wirst, aber selbst wenn du das glaubst, wirst du es sowieso nicht tun, aber selbst wenn du den Rest deines Lebens nur schlechte Taten tun würdest, wärst du trotzdem errettet, wenn du bekennst, dass Jesus dein Herr ist, dass er für dich gestorben ist und dass er aus den Toten auferstanden ist. Halleluja. Ist das jetzt schicki oder ist das nicht schicki? Also so groß ist die Gnade Gottes. So groß ist die Gnade des Evangeliums. So mächtig ist tatsächlich das Wort Gottes, dass du eines Tages, wenn du vor dem Thron Gottes stehst und der Teufel kommt und sagt, der hat aber so viel Schlechtes gemacht, dann wird ein Bibelvers aufstehen und sagen, hier steht geschrieben, wer Jesus mit seinem Mund bekennt und wer mit seinem Herzen glaubt, dass er aus den Toten auferstanden ist, der wird errettet werden. Und Gott wird gar nicht anders können, als dich in den Himmel zu holen, weil es nämlich sein Wort sagt. Halleluja, weil er identifiziert ist mit seinem Wort und vollkommen egal, wie der Teufel dich verklagt und vollkommen egal, was der Teufel dir alles sagt, du wirst trotzdem errettet sein, weil das Wort Gottes dem Teufel entgegensteht und weil das Wort Gottes mächtiger ist als der Teufel. Halleluja. Und genau so, und genau das Gleiche gilt in Bezug auf Gesundheit und Heilung oder Krankheit. Genau das Gleiche gilt in Bezug auf Versorgung. Genau das Gleiche gilt in Bezug auf jeden Bereich deines Lebens. Wenn du sagst, ja, Was gibt mir Sicherheit? Wie kann ich sicher sein, dass meine Familienangehörigen auch in den Himmel kommen und errettet werden? Stell dich auf das Wort Gottes. Apostelgeschichte, ist es 14, 15, so irgendwo, heißt es, sagt Paulus zu dem Kerkermeister aus Philippi, sagt er, glaube du an den Herrn Jesus und du und dein ganzes Haus wird errettet werden. Stell dich da drauf. Stell dich, weißt du, du musst dich drauf stellen, du musst es nehmen, du musst es ergreifen, sonst wird es nicht wirksam, verstehst? Nur, dass es da steht, deswegen ist es nur lange nicht wirksam. Es ist ja nicht so, dass automatisch das ganze Haus jedes Christen errettet wird, sondern wenn du dich drauf stellst, wenn du der Wahrheit glaubst, wenn du sagst, jawohl, so ist es, so steht's und das nehme ich in Anspruch. Ich und mein ganzes Haus werden errettet. Das ist die Grundlage, verstehst du? Oder wenn du einen absoluten Kinderwunsch hast, aber der Arzt sagt, du kannst keine Kinder bekommen. Was sagt das Wort Gottes? Juble, du Unfruchtbare! Und die nicht geboren hat, weil sie eine Menge von Kindern haben wird. Du stellst sie auf das Wort Gottes. Amen. Für jeden Bereich gibt es eine Verheißung, auf die du dich stellen kannst. Mindestens eine. Meistens mehrere. Meistens viele Verheißungen. Und darauf stellst du dich. Und das gibt dir die Substanz. Und das gibt dir die Gewissheit. Halleluja. Das Wort Gottes weckt in dir, weckt in deinem Geist diese Substanz. Weckt in deinem Geist diese Gewissheit, weckt in deinem Geist diese Sicherheit, okay? Und wenn es in deinem Geist diese Sicherheit geweckt hat, und jetzt pass auf, jetzt zeige ich dir zum Schluss, zeige ich dir noch eine letzte Sache. Wo habe ich den Stift? Hier. Schwarz. Ja, genau. Pass auf, ich zeige dir zum Schluss noch etwas. Ich schreibe mal hier auf, pass mal auf, das hat jetzt mit dem Oberen jetzt nichts zu tun, sondern ich schreibe einfach mal hier auf, ich schreibe Glauben, ja, Glauben, kleingeschrieben, dann mache ich so einen Pfeil und dann schreibe ich Glauben. Groß geschrieben. Okay? Was heißt das? Das Wort Glauben, also wenn du zum Beispiel sagst, ich glaube. Sag mal, ich glaube. Ich glaube. Das Wort, ups, jetzt habe ich den Stift offen, wo ist der Deckel? Bin ich schon ganz schwarz hier. Halleluja. Also das Wort Glauben ist ein Verb, stimmt's? Also ein, wie man schon in der Grundschule gelernt hat, ein Tunwort. Okay? Ein Tunwort. Da wird was getan. Glauben ist ein Tunwort. Was heißt das? Das heißt, wenn du glaubst, bist du aktiv. Das heißt, du tust etwas. Man kann Glauben im Prinzip auch so wiedergeben, mit Glauben heißt ergreifen. Deswegen sagt Jesus, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Das heißt, mit anderen Worten, ergreift es. Glauben heißt ergreifen. Glauben heißt nehmen. Glauben heißt an dich nehmen. Ist eine Handlung. Und Glauben bedeutet automatisch, wenn du etwas ergreifst, schau mal, ist ja ganz normal. Wenn zum Beispiel der Wolfgang sagt, wenn ich jetzt zum Wolfgang sage, okay, ich habe ein neues Auto für dich, Wolfgang. Ganz nett von mir. Hier ist der Autoschlüssel. Ja? So, jetzt Wolfgang ergreift's. Ja, ergreift. Das ist der erste Teil vom Glauben, das ist der erste Teil der Glaubenhandlung. So, gut, jetzt hat er einen Autoschlüssel in der Hand. Der Schlüssel allein nützt ihm ja noch nicht viel, oder? Deswegen fährt er noch nicht Auto. Amen. Was muss er machen mit dem Schlüssel? Frag, wo er steht, genau. Richtig. Frag, wo er steht, okay. Das ist ja schlau. Okay. Gut, also nehmen wir an, ich hätte dir gesagt, wo er steht, ja? Okay. Nützt dir auch noch nichts. Wenn du weißt, das Auto steht da drüben an der Tankstelle, du hast hier den Schlüssel in der Hand, was musst du machen, um Auto zu fahren? Du musst da hingehen, den Schlüssel einstecken, umdrehen und du musst fahren. Amen. Und genauso ist Glauben. Genauso ist Glauben. Glauben heißt, dass etwas in dir die Oberhand gewinnt. Weißt du, da hast du ja die Antwort, warum viele Christen sagen, ja, ich habe so fest geglaubt, aber es ist nicht passiert. Ich sagte, das ist nicht Glauben. Das ist gar nicht Glauben, weil es gar nicht Glaube ist, weil es irgendwas in der Seele ist. Verstehst? Es ist ja auch keine Verdammnis, verstehst? Aber das Entscheidende ist ja, dass wir verstehen, was Glauben ist. Glauben ist ein aktives Wort. Glauben heißt, das Wort Gottes, davon haben wir jetzt gesprochen, das Wort Gottes gewinnt in dir die Oberhand und bewirkt aus dem Geist heraus einen Impuls deiner Seele, der auch deinen Körper in Gang setzt und etwas tut. Nämlich gemäß dem Glauben handelt. Ergreift den Autoschlüssel, geht zum Auto und dreht ihn um. Anderes Beispiel, Heilungsgottesdienst. Die Heilungskraft Gottes wird freigesetzt im Heilungsgottesdienst. Menschen ergreifen die Heilung, das nennt man Glauben, ja? Das heißt, sie ergreifen die Heilung und was sage ich dann immer? Sage ich immer, tut etwas, was du nicht tun konntest. Manche denken, ach, warum sagt er das immer? Weil es wichtig ist. Amen. Weil Glauben eine Handlung hervorbringt. Weil Glauben immer eine Handlung hervorbringt. Natürlich kannst du nicht immer sofort eine bestimmte Handlung setzen, aber generell ist Glauben ein Impuls, der dich in Gang setzt. Verstehst du? Also im Beispiel Heilung, du ergreifst die Heilung wird freigesetzt und sagst, danke Vater, jetzt bin ich geheilt durch die Wunden Jesu Christi, bin ich geheilt. Und bumm, sagst du, dann bewege ich jetzt doch glatt mal mein Knie. Und dann sehe ich, aha, beziehungsweise, jetzt pass auf, was passiert dann? Du handelst und dann wird etwas freigesetzt. Und das nennt man Glauben. Amen. Dann wird Substanz freigesetzt. Und das nennt man Glauben großgeschrieben. Glauben kleingeschrieben bringt Glauben großgeschrieben hervor. Glauben ergreift, setzt die Handlung. Und in dem Moment, wo die Handlung gesetzt ist, setzt sich Glauben frei. Was ist das Ergebnis? Du hast die feste Gewissheit, dass du empfangen hast. Du gehst ein, sagt Hebräer 4,3, in die Ruhe des Glaubens. Du gehst ein in die Ruhe als einer, der geglaubt hat. Du weißt, ich habe es, weil du geglaubt hast. Deswegen bewirkt Glauben als Verb immer Gewissheit. Immer Gewissheit, Glauben. Hebräer 11,1, was ist Glauben? Glauben ist eine Substanz dessen, was man hofft, eine Gewissheit von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, Gewissheit wird freigesetzt, Substanz wird freigesetzt, geistliche Substanz, du kannst auch sagen Kraft, da wird etwas freigesetzt und bumm, es manifestiert sich. Der Punkt ist, in dem Moment, wo sich dieser Glauben freisetzt, ist es für dich gar nicht mehr die Frage, ob sich sofort manifestiert, ob du es sofort spürst, fühlst oder siehst, sondern in dem Moment weißt du, dass du es empfangen hast. In dem Moment hast du die Gewissheit. In dem Moment ruhst du da drin. In dem Moment ruhst du in der sicheren Erwartung. Du weißt, ja, es kommt auf mich zu, es kann gar nicht mehr gehindert werden. Schicki. Es kann gar nicht mehr aufgehalten werden. Es ist schon da. Ich habe es empfangen. Warum? Ich habe das Wort aufgenommen. Ich habe es ergriffen. Ich habe es freigesetzt, indem ich gehandelt habe. Wumm, ich bin hineingefallen in eine Gewissheit, in eine feste Sicherheit. Und jetzt ruhig, vollkommen egal, was irgendwie zwischendurch kommt. Ich ruhe, ich ruhe, ich ruhe. Ich weiß, es wird sichtbar. Also das führt dann zu diesen Geschichten, wie zum Beispiel die eine von dem Smith Wigglesworth, die, glaube ich, jetzt am Dienstag hat es ja auch wieder jemand erzählt, wenn ich es richtig weiß, von der Frau, die zur Evangelisation mit Smith Wigglesworth kam und am Ende beim Zeugnis hat sie Zeugnis gegeben und gesagt, mein Kropf hat sich aufgelöst, danke Jesus. Und alle schauten sie an und sie hatte einen fetten Kropf am Hals. Aber sie sagte, danke Jesus, mein Kropf hat sich aufgelöst bei dieser Evangelisation. Hat sich wieder hingesetzt nach dem Zeugnis. Ein Jahr später kam Smith Wigglesworth wieder an denselben Ort. Am Ende gab es wieder Zeugnisrunde. Die Frau stand auf und sagte, vor einem Jahr, als Smith Wigglesworth da war, bin ich von meinem Kropf befreit worden. Die Leute schauen sie an, fetter Kropf am Hals. Im dritten Jahr wieder das Gleiche. Und dann haben die Leute sie zur Seite genommen und gesagt, sag mal, du erzählst ja immer, dass du vor 3 Jahren vom Kropf geheilt worden bist bei Smith Wigglesworth, aber alle sehen doch, dass du einen fetten Kropf am Hals hast. Und dann ist die Frau nach Hause gegangen und hat gesagt, Herr, ich weiß, dass ich vor 3 Jahren von meinem Kopf geheilt worden bin. Ich weiß es, ich habe die Gewissheit, aber die Leute glauben es irgendwie nicht. Aber damit es jetzt leichter wird für die Leute, es zu glauben, bitte nimm doch einfach den Kopf weg. Und bumm, am nächsten Tag war der Kopf weg. Was ist das? Das heißt, sie hatte diese Substanz, die man Glauben nennt, hatte sie bereits empfangen. Es war da. Sie hat es empfangen, verstehst du? Sie hat gehandelt nach dem Glauben. Die Substanz war, jedes Jahr hat sie wieder neu nach dem Glauben übrigens gehandelt. Jedes Jahr hat sie es wieder neu festgemacht. Sie hat bezeugt, ich bin geheilt worden von meinem Kropf. Vor einem Jahr ist der Kropf weggegangen. Sie hat es bezeugt. Es war Glauben. Bumm, kam Gewissheit. Nach 3 Jahren, die Leute haben es nicht geglaubt, aber sie, ihre Gewissheit war so tief, dass sie nur noch sagen musste, okay, hey, jetzt bitte manifestier es doch auch, damit es die Leute auch mitkriegen. Aber für die Frau war es gar keine Frage mehr. Schicki. Weißt du, sowas kannst du nicht im Verstand erzeugen. Versuch jetzt nicht, das nachzumachen. Ja, ich mache es jetzt einfach nach. Sondern das ist etwas, ist, wenn das Wort Gottes in dir die Oberhand gewinnt. Amen. Dann kommt, ist diese Gewissheit, diese Ruhe des Glaubens die Folge. Aus Glauben wird Glauben. Aus Glauben mit kleinem G wird Glauben mit großem G. Jetzt ist die Batterie leer. Huh? Das heißt, wir kommen jetzt zum Ende. Zum Schluss. Glauben heißt, ich lebe aus einer höheren Dimension, aus einer höheren Gewissheit heraus. Und diese Gewissheit hat ein festes Fundament. Und dieses Fundament ist die Wahrheit. Das Wort des Evangeliums, das hier in der Bibel zu finden ist, ist die Grundlage für meinen Glauben. Alles muss ich daran messen. Alles wird von da beeinflusst. Täglich kehre ich um, wenn ich merke, dass mein Verstand, mein Gefühl irgendwelche Dinge wiedergeben will, die nicht dem Wort Gottes entsprechen. Wenn ich merke, dass ich Dinge spreche, die nicht dem Wort Gottes entsprechen, dann kehre ich um und sage, Herr, tut mir leid, ich spreche, was das Wort Gottes sagt. Ich bekenne Glauben. Glauben setzt Glauben frei. Und mehr Substanz wird sichtbar und wird wirksam. Und die Wunder passieren. Halleluja. Und die Herrlichkeit Gottes manifestiert sich. Und weißt du, dein Glauben ist auch nicht mehr abhängig von Wundern. Obwohl Wunder super sind und die Welt braucht Wunder. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werdet ihr nicht glauben. Und wir strecken uns aus nach immer mehr Wundern, weil die Welt braucht Wunder. Aber ich sage dir eins, ich glaube, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist, unabhängig davon, wie viele Wunder ich schon gesehen habe. Amen. Ich habe genauso geglaubt, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist, vor 25 oder 27 Jahren, als ich noch kein einziges Wunder erlebt hatte. Warum? Weil das Wort Gottes die Grundlage ist. Halleluja. Wenn das die Grundlage ist, bist du nicht mehr abhängig von Erfahrungen. Du glaubst nicht, dass Gott für dich ist, nur weil du es so fühlst oder weil du es erfährst, sondern du glaubst, dass Gott für dich ist, weil es das Wort Gottes sagt. Also du bist unabhängig von Phasen. Das ist auch so eine gefährliche Tendenz im Leib Christi, insbesondere im Leib Christi, der ein bisschen prophetischer unterwegs ist. So sehr stark prophetische, gibt es so Richtungen, die sehr stark phasenweise unterwegs sind. Die sagen immer, jetzt ist die Zeit. Entweder sagen sie, jetzt ist die Zeit der Gunst, oder sie sagen, nächstes Jahr ist die Zeit der Gunst. Und irgendwann mal sagen sie, letztes Jahr war die Zeit der Gunst. Das wäre die logische Konsequenz. Das sagen sie nur nie, weil das wäre dann doch zu offensichtlich, dass das Ganze nicht auf dem Wort Gottes basiert. Aber ich sage dir eins, das Wort Gottes sagt mir, dass wir als Christen ständig in der Zeit der Gunst leben. Ich werde mein ganzes Leben lang in keiner anderen Phase mehr sein. Weißt du, diese ganzen Lehren, jetzt ist bei mir, in meinem geistigen Leben ist gerade Sommer, in meinem geistigen Leben ist gerade Herbst, in meinem geistigen Leben ist gerade Winter, in meinem geistigen Leben ist gerade Frühjahr, ich bin gerade in der Wüste, das ist gerade meine Wüstenphase und so weiter. Ich sage dir eins, ist alles nur auf diesen beiden Ebenen. Nur auf diesen beiden Ebenen. Hier bist du über den Jahreszeiten. Amen. Hier bist du über den Jahreszeiten. Weißt du, Sommer, Herbst, Winter ist alles einerlei, du bist da drüber. Du passt nicht mehr in dieses Schema. Du passt nicht mehr in dieses, oh ja, super, jetzt habe ich meine 7 Jahre Zeit der Gnade. Jetzt muss ich mich anstrengen, dass ich die auch wirklich gut nutze, weil danach kommen die 7 Dürrenjahre. Das war im alten Bund. Im neuen Bund hat Gott diesen ganzen Zirkus beendet. Er hat gesagt, glaube du an den Herrn Jesus und du und dein ganzes Haus wird selig werden. Halleluja. Er hat gesagt, glaube nur, hat er gesagt. Er hat gesagt, glaube meinem Evangelium, kehr um und glaube der guten Nachricht. Glaube nicht irgendwelchen Jahreszeiten, glaube nicht irgendwelchen Zeiträumen, glaube nicht irgendwelchen Jahreszeiten oder irgendwelchen Paulus hat so schön gesagt, beobachte Zeiten und Jahre, Monde und Sonne und was auch immer. Weißt du, es mag alles seinen Platz haben, aber es ist auch die Geschichte mit diesen Mondfinsternissen und so. Mag alles irgendwo, aber weißt du, wenn das zu viel Bedeutung kriegt, dann wird es schief. Dann wird es total schief. Weißt du, dass Gott dieses Jahr 2015 Gewaltiges tut, hängt nicht an den Mondfinsternissen. Ehrlich. Die Basis sind nicht die Mondfinsternisse. Dann weißt du, was die Basis ist? Das Wort Gottes. Das Evangelium. Halleluja. Das ist die sichere, feste Basis. Weil er sagt dir, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Der Geist des Herrn ist auf dir durch Jesus, weil er dich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen in Freiheit auszurufen, um Blinden, dass sie wiedersehen, Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden, auszurufen das Jahr der Gunst Gottes. Hey! Welches Jahr ist das? Das hat Jesus im Jahr 30 nach Christus gesagt. Ja, 30 nach Christus, ich glaube, da waren 4 Mondfinsternisse gleichzeitig und noch eine halbe Sonnenfinsternis und was. Weißt du, er hat es ausgerufen und es hat sich seither nie wieder geschlossen. Amen. Die Tür in den Himmel ist nie wieder zugegangen, seitdem Jesus sie geöffnet hat. Das Jahr der Gunst dauert bis in alle Ewigkeit für die, die ihm glauben. Halleluja. Das heißt, auf uns kommen nur gute Zeiten zu. Amen. Für die, die hier leben, verstehst du? Für die, die hier leben, kommen die besten Zeiten. Für die, die hier leben, kommen schwierige Zeiten. Definitiv, immer schwierigere. Weil Hebräer 12 sagt, alles wird erschüttert werden, was erschüttert werden kann. Das heißt, für die, auch für die Christen, die hier leben, kommen schwierige Zeiten. Ehrlich, Wüstenrunden ohne Ende, ich kann es dir versprechen. Ja, wirklich. Auf der Ebene kannst du nicht anders sein. Weißt du, heute überzeugt dich der Teufel, dass bei dir jetzt die Phase der Wüste ist und du glaubst es und schon bist du angekommen in der Wüste. Ist ja die Frage, was ist da die Grundlage? Amen. Aber wenn du überzeugt bist von dem, was das Wort Gottes sagt, dass mit dem neuen Bund, mit Jesus Christus, mit seinem Sieg am Kreuz, ein für alle Mal die Zeit der Wüste für die Gläubigen vorbei ist, hier auf dieser Ebene, dann bist du da angekommen. Also jetzt kannst du dir aussuchen, wo du lieber lebst. In der Wüste oder im verheißenen Land? An den frischen Wassern oder in der Dürre? Da, wo die Ströme lebendigen Wassers fließen oder da, wo es trocken ist oder wo immer. Da, wo die Freude ist oder da, wo die Traurigkeit ist. Da, wo die Kraft ist oder da, wo die Schwäche ist. Da, wo die Wahrheit ist oder da, wo die Lüge ist. Das ist ganz einfach. Das ist die Entscheidung. Verstehst du, so scharf ist das. Weißt du, das ist Reformation. Der Leib Christi braucht Reformation. Reformation durch die Wahrheit. Das Wort muss scharf schneiden. Und weißt du, wenn ich manche Sachen ein bisschen anschneide, die vielleicht sogar auch im Leib Christi teilweise vorkommen, dann ist es nicht despektierlich in Bezug auf irgendwelche Christen. Das sind ganz feine, liebe Leute. Aber das Wort Gottes in dieser Zeit muss klar geschnitten werden. Paulus sagte zu Timotheus, schneide das Wort Gottes in gerader Richtung. Nur dann hat es wirklich Kraft. Weißt du, Lehren, nur weil sie mit ein paar Bibelversen garniert sind, haben noch lange nicht die Kraft. Was die Kraft hat, ist das Evangelium. Was die Kraft, die Paulus sagte, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Er sagte nicht, ich schäme mich der Bibelverse nicht, sondern er sagte, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem, der daran glaubt. Also muss das Evangelium gepredigt werden, in Klarheit, in Wahrheit. Und viele Lehren erledigen sich von selber. Was ist das Ergebnis? Alles wird viel einfacher. Das ist das Ergebnis. So, das Ergebnis des Evangeliums ist es, dass alles viel einfacher wird. Alle anderen Lehren machen es immer kompliziert. Die sagen, ja, da musst du noch gucken und da musst du noch gucken. Und vielleicht musst du da noch ein bisschen suchen und da noch ein bisschen wühlen. Vielleicht, wenn du da noch eine Sünde bekennst, dann wird es noch ein bisschen besser mit dir. Oder wenn du da vielleicht doch noch vielleicht für deinen Urgroßonkel noch mal Buße tust, dann wird es vielleicht da noch ein bisschen besser mit dir. Aber weißt du, das ist alles viel einfacher. Glaube dem Evangelium. Und alles erledigt sich von selber. Du musst dich mit nichts unnötig mehr beschäftigen. Beschäftig dich mit den Dingen, die droben sind, nicht mit den Dingen, die hier auf der Erde sind. Beschäftig dich mit der Realität des Wortes und nicht mit der Realität der Lehren und der Gedanken und irgendwelcher Geister oder sonst irgendwas, sondern beschäftig dich damit, bau dir ein Bewusstsein. Halleluja. Und dann wirst du durch diese Welt gehen als ein Siegreicher, als ein Überwinder, als einer, von dem man wirklich sagen kann, ja, das ist einer von denen, deren Glauben die Welt überwunden hat. Halleluja. Das ist einer, der die Welt verändert. Das ist einer, der regiert. Das ist einer, der herrscht. Das ist einer, der drüber ist. Das ist einer, der hoch erhoben lebt. Das ist einer, der aus einer anderen Dimension heraus lebt und der diese Welt verändert. Halleluja. Amen. Bist du so einer? Ja. Halleluja. Dann gib Jesus einfach die Ehre. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sag einfach, pass auf, machen wir noch ein Bekenntnis. Sag einfach, ich bin ein Gläubiger. Ich bin ein Gläubiger. Der Glaube Gottes lebt in mir. Ich fülle mich mit der Wahrheit. Und die Wahrheit nährt meinen Glauben. Ich bekenne Worte des Glaubens. Ich spreche im Glauben. Ich bitte um eine Sache und sie wird mir werden. Ich handle im Glauben an das Wort. Das Wort gewinnt mehr und mehr die Oberhand in mir. Und diese Welt wird verändert. Mein Leben wird verändert. Und ich verändere diese Welt. In Jesu Christi Namen. Amen. Halleluja. Amen. So ist es. Das ist die Wahrheit. Das sprichst du. Aus dem heraus sprichst du. Aus dem heraus bekennst du. Tag für Tag. Woche für Woche. Immer wieder.